1 Live. Plan B. Mit Klaus Fiel. Good evening, ladies and gentlemen. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend und natürlich frohe Weihnachten. Meine heutige kleine Sendung trägt übrigens genau den Titel. Frohe Weihnachten. I didn't know. vor Weihnachten. An Weihnachten denke ich häufig an den alten Helmut Rebitzer, der längst unter der Erde liegt. Ein kleiner Mann, zierlich, mit einer kreisrunden Glatze, braune Augen, ein ungewöhnlich kleines Kinn, auch daran entsinne ich mich. Damals. Der Besuch an Heiligabend bei den Eltern war natürlich obligatorisch. Ein Ritual und sicherlich kein schlechtes. Aber irgendwann zu fortgeschrittener Stunde, seien wir ehrlich, war es dann auch mal gut. Umarmung, alles Gute, wir telefonieren und so weiter. Verabschiedung. Ich ging dann noch runter zur Stadtmitte. In einer Gaststätte dort brannte immer Licht, auch am Heiligabend. Damals beileibe keine Selbstverständlichkeit. Die Wirtin hieß Maria. Eine ganz resolute Frau mit langen roten Haaren, die sie immer zu einem imposanten Knoten zusammengebunden hatte. Gemischtes Publikum. Dieser Begriff übrigens könnte hier bei Maria damals glatt erfunden worden sein. Homos, Hippies, Freaks, Rentner, Nachbarn aus der Umgebung. Hier kam und kamen wirklich alles und alle zusammen. Meine Freunde und ich, wir mögen in unseren frühen 20ern gewesen sein, der Helmut Rebitzer aber war damals bereits um die 60. Im Grunde war er ein Aufschneider. Er protzte mit allen nur denkbaren Bettgeschichten. Er kannte jedes große Tier in der Stadt und er kannte darüber hinaus auch jeden Verbrecher, jeden Dieb. War irgendwo in der Nähe etwas geschehen, Rebitzer wusste jeweils weit vor der Polizei alle Umstände der Tat und konnte eben auch den oder die Täter namentlich bereits benennen. Gegen 2 Uhr nachts stieg er auf einen der hölzernen Tische innerhalb der Gaststätte und sang dieses alte Soldatenlied, Lili Marleen. »Helmut, geh vom Tisch runter«, rief Maria, die Wirtin, nach einer Weile und eilte mit einem Lappen herbei, weil Helmut wieder einmal 1 oder 2 Gläser verschüttet hatte. Ich mochte diesen kleinen Mann mit all seinen Geschichten, die vermutlich allesamt erstunken und erlogen waren. Aber er konnte sie wirklich gut erzählen oder besser einem auch schon mal zuraunen. Maria aber ließ nicht locker. »Helmut, komm endlich vom Tisch runter«, rief sie ein ums andere Mal. Der kleine Helmut Rebitzer aber schien sich auf dem Tisch zu fühlen wie der heillos betrunkene Dirigent eines ebenso heillos betrunkenen Orchesters, dessen Mitglieder allesamt um ihn herum auf dem Boden standen und zu ihm aufblickten. Das genoss er. Er breitete die Arme aus wie Karajan. Ja, jetzt kam das furiose Finale. Bei Rebitzer war das stets dieser pathetisch ausgestoßene kleine Vierzeiler, den ich bis heute nie vergessen habe. Und er ging so. Es war einmal ein Musiker, der spielte im Café. Der spielte stundenlang für eine Tasse Tee. Nun endlich, nachdem er das vorgetragen hatte, bequemte Rebitzer sich, vom Tisch herunterzusteigen. Er ließ sich ein Taxi rufen und verschwand, ohne dass irgendjemand von uns es bemerkt hätte. Believe that you need love so bad. Come sneaking around, trying to drive me mad. Busting in on my dreams, making me see things I don't want to see. Got a green minor leashy with a two-pronged crown. All my trying is up, all you're bringing is down. Just take my love and slip it away, leaving me here just trying to keep from following you. Frohe Weihnachten. Abends sitzen wir am Küchentisch und erzählen uns merkwürdige Geschichten. Was wir schon immer mal wissen wollten, wie habt ihr beiden euch eigentlich kennengelernt? Wir beiden durch einen Autounfall im Herbst auf Regennasser Straße. Ich hatte die Autobahn verlassen, wollte einen kilometerlangen Stau umfahren, suchte eine Abkürzung, die ich nicht fand. Wie David Vincent damals bei der Invasion von der Vega, ruft jemand dazwischen. Ja, so ungefähr, räumt der Erzähler ein und fährt fort. Aber im Wagen vor mir saß kein Außerirdischer, sondern, wie sich herausstellen sollte, eine Frau. Und die kam plötzlich von der Fahrbahn ab und rutschte mit ihrem Fahrzeug in einen Graben. Oh Gott, ruft eine der Anwesenden am Küchentisch aus, wie schrecklich. Ja, schrecklich, sagt der Erzähler. Ich wusste gar nicht, was ich tun sollte. Na, anhalten natürlich, sagt einer am Küchentisch. Ja, sagt der Erzähler, aber ich hatte wenig Zeit. Ich wollte zu einem Konzert von Tommy Finke und war bereits verdammt spät dran. Aber nun gut, ich hielt natürlich an. Die Frau schien weitgehend unverletzt. Durch das geöffnete Seitenfenster bat sie mich, ihr beim Aussteigen behilflich zu sein. Ich sagte ihr, ich müsse dringend zu Tommy Finke. Und was wird aus mir, rief sie aus, ich versinke. Es gelang mir, die Fahrertür gerade so zu öffnen, dass ich sie aus dem Fahrzeug ziehen konnte. Ihr rechtes Bein schmerzte ein wenig, sonst schien sie tatsächlich unversehrt. Ihr Handy lag unerreichbar auf dem Rücksitz des Wagens, mein eigenes funktionierte nicht, wie fast immer. So standen wir da und versuchten, die Fahrer der wenigen vorbeifahrenden Wagen zum Halten zu bewegen, vergeblich. Erst gegen 5 Uhr in der Früh erbarmte sich jemand und rief nach einem Arzt. »Und nun?« fragt jemand am Küchentisch. »Die Frau und du, was wird aus euch?« »Wir beiden werden heiraten«, sagt der Erzähler. »Was wurde aus ihrem Bein?« fragt jemand. »Alles bestens«, sagt der Erzähler. »Es war übrigens doch das Linke.« »Und wer ist der Trauzeuge?« will jemand wissen. »Nun, wir hoffen auf Tommy Finke.« Ist doch schön. Weihnachten. Ich kenne jemanden, der fand sein Glück in den USA. Oben, irgendwo in Michigan. Ihr Name war Suzanne. Ihr Vater machte in Gebrauchtwagen und schweres landschaftliches Gerät. Landwirtschaftliches Gerät. Als er starb, hinterließ er den beiden ein beträchtliches Vermögen. Die zwei ließen sich irgendwo bei Rüsselsheim nieder. Er kaufte von der Hinterlassenschaft des Alten ein nahezu gänzlich verfallenes Gebäude und baute es um zu einer hochmodernen Diskothek. Im Grunde ist das kaum zu verstehen. Als sonderlich guter Geschäftsmann nämlich hatte der Mann nie zuvor geglänzt. Und von Musik verstand er erst recht gar nichts. Es gab nur ein Lied, für das er alles stehen und liegen ließ. Wo immer er es auch irgendwo aufschnappte. Suzanne, dieser alte Song von Leonard Cohen. Der Mann hielt den Song wohl für eine Art Talisman, Glücksbringer, ein gutes Omen, was auch immer. Ja, das muss man ihm lassen. Er liebte seine Frau geradezu abgöttisch, Suzanne. Und dieser Laden, irgendwo da bei Rüsselsheim, der brummte. Scheinbar hatte der Kerl es irgendwie geschafft, die richtigen DJs zu organisieren, das Ambiente, alles schien zu stimmen. Allerdings gab es da eine dumme Angewohnheit. Der Mann wies seine DJs an, jeweils am Ende einer jeden Nacht genau diesen Song zu spielen, eben bereits erwähnt, Suzanne. Das Publikum nahm das zunächst gelassen hin. Es war ja eh Schluss. Das Licht ging an Suzanne. Doch dabei blieb es nicht. Irgendwann näherte sich der Mann bereits gegen Mitternacht regelmäßig der DJ-Kanzel und erkundigte sich beim DJ. Alles gut? Fragte er dann beiläufig. Alles bestens, Chef. Der DJ summt, der Laden brummt. Gut, sagt der Chef, das gefällt mir. Und deshalb möchte ich jetzt meinen Lieblingssong hören. Suzanne. Der DJ lief rot an vor Wut, aber er tat, was der Chef verlangte und spielte Suzanne. Die Tanzfläche leerte sich, das Publikum murrte, einige zeigten den Mittelfinger, klar. Nach 3 Minuten und 45 Sekunden war der Spuk vorbei und der DJ tat erneut sein Bestes. Sein Chef aber wurde zusehends komisch. Irgendwann wies er die DJs an, Leonard Cohen und den Song Suzanne während der kompletten sogenannten Happy Hour als Dauerloop zu spielen. 1 Stunde lang also. Dann wollte er den Song Nacht für Nacht alle 20 Minuten hören. Mit dem Laden ging es daraufhin steil bergab. Am Ende kam niemand mehr. Auch die DJs tauchten erst gar nicht mehr auf. Der Mann begann zu trinken. Seine Frau Suzanne verließ ihn. Sie verschwand mit einem Pelzhändler aus Saarbrücken. Einer der Türsteher erbarmte sich und schrieb einen Brief an Leonard Cohen, worin er ihm erklärte diese ganze Geschichte. Cohen muss offenbar gerührt gewesen sein. Jedenfalls schickte er ein Tambourin, einen Schellenring also, mit Widmung. Always yours, Leonard Cohen. Der gehörnte und von allen verlassene Mann verließ die Rüsselsheimer Gegend und tippelte fortan verarmt umher. Heute sitzt er hinterm Bahnhof, schlägt den Schellenring und ruft nach seiner Suzanne. Doch die ist längst zurück in Michigan. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. When you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. Frohe Weihnachten. Schöne, heile Welt. Fest der Liebe. Man kann das Lieben wirklich üben. Einerseits. Andererseits kein Fußball. Winterpause. Bleib zu Hause. Stay home. Read a book. Eine meiner Neuentdeckungen in diesem Jahr ist ein kleiner Verein aus Bayern. Der TSV Buchbach. Das Team kickt in der vierten Liga. Der Ort selber hat gerade einmal 3000 Einwohner. Irgendwo las ich, bei Heimspielen des Vereins würden sich eben die fast geschlossen im örtlichen Stadion einfinden. Und auch zu Auswärtsspielen würde schon einmal kurzerhand ein Sonderzug geschartert. Bis zu 600 Buchbacher begleiteten auf diese Weise dann ihr Team. Erstaunlich. Auch eine Blaskapelle sei immer vor Ort. Im nächsten Jahr wird der Club 100 Jahre alt. Fußball gespielt wird in Buchbach, wie ich inzwischen weiß, seit etwa 1930. Zunächst auf buckligen Wiesen, wie etwa einer der ehemaligen Brauerei Seilstorfer. Um die nutzen zu können, mussten die damaligen Fußballer sich noch mündlich verpflichten, das entsprechende Bier auch zu trinken. Früher wie heute stand und steht laut Vereinsangaben das Familiäre immer noch im Vordergrund, das ehrenamtliche Engagement. Und eben das wird auf der Vereinsseite etwa so beschrieben. Einer spendiert eine Sau, die ein anderer brät. Der Platzwart backt Pizzas und die Frauen backen Kuchen. Derweil die Mannschaft siegt und siegt. Woche für Woche schaute ich nach ihren Resultaten und staunte nicht schlecht. Da ich den Kuchen der Buchbacher Frauen aus nachvollziehbaren Gründen schlecht probieren konnte, nahm ich mir vor, auf andere Art ein Stück vom Kuchen zu ergattern. Ich setzte 10 € auf Sieg für Buchbach und gewann immerhin das Doppelte. Für einen Westfalen ebenso wie für einen Schotten ist so ein Gewinn unheimlich viel Geld. Einen beträchtlichen Teil dieser Summe spendete ich freilich wenige Tage vor Weihnachten einem Vertreter der Heilsarmee, der sich mir auf offener Straße entgegengestellt hatte. 2 €. Und noch einmal, auch hier. Für einen Westfalen sind auch 2 € sehr, sehr viel Geld. Nenn das, wie du willst. In dieser Hinsicht jedenfalls werden wir Westfalen und auch die Schotten lediglich von den Niederrheinern noch übertroffen. Immerhin gab der Vertreter der Heilsarmee mir ein aktuelles Magazin mit auf den Weg. Gott ist kein städtischer Angestellter, lese ich darin. Auch ein Kreuzworträtsel entdecke ich. Hohe Geländeerhebung, 4 Buchstaben. Tisch, denke ich sofort, fälschlicherweise zugegeben, und muss an den alten Rebitzer denken, wie er da an Weihnachten auf dem Tisch in der Kneipe stand und wir alle zu ihm hochblickten und wie er ansetzte zu seinem Vortrag. Es war einmal ein Musiker, der spielte im Café, der spielte stundenlang für eine Tasse Tee. Just as soon as they came, just as much as it gives. They once said I'd sure come a long way, and I did. Eine Frage, die mir innerhalb des Weihnachtsumfeldes besonders geläufig ist, ist diese. Wie war dein Weihnachten? Oder aber wie ist dein Weihnachten? Was bitte lässt sich darauf schon antworten? Gut. Ich sage immer gut, wirklich gut. Und mache das übrigens nicht an den Geschenken fest. Die sind mir nicht so wichtig. Versteht mich bitte richtig. Davon abgesehen, das Beste, was du zu Weihnachten verschenken kannst, ist aus meiner Sicht ein Pony oder aber auch ein Pinguin. Zumal andere Geschenke können nach meiner persönlichen Erfahrung den ganzen Hausfrieden ins Wanken geraten lassen. So ein brandneues Smartphone etwa für die Tochter des Hauses. Oh, ein Smartphone! Doch kaum liegt es da, matt glänzend auf dem Tisch, beginnen schon die Probleme. Probleme mit dem Menü, den zahllosen Funktionen, nichts scheint auf Anhieb zu funktionieren. Lass mich mal, sagt der große Bruder, du nicht, sagt seine Schwester. Die Mutter verflucht derweil die Gebrauchsanweisung, der leibliche Vater der beiden Geschwister meldet sich telefonisch mit völlig unbrauchbaren Tipps, derweil der aktuelle Partner der Frau vor der Mattscheibe hockt und seine Zeit mit einem alten Jerry-Kotten-Streifen verbringt. Der Kopf der Bande tarnt sich als Mitglied der Heilsarmee, ruft er nun laut aus, aber niemanden interessiert das. Dieses verdammte Smartphone. Übrigens, ich persönlich habe rein gar nichts gegen diese Dinger. Aber auf eine Bühne gehören sie zum Teufel nun einmal nicht hin. Noch vor wenigen Tagen sah ich ein Duo aus Polen auf einem Festival in Belgien. Beide klampften auf der akustischen Gitarre und ergingen sich in ausgesprochen zart besaiteten Liedern. Einer der beiden trug eine arg enge Jeans, unter dem Stoff der rechten Hosentasche wölbte sich unübersehbar ein Smartphone, iPhone, was auch immer. Grauenhaft sah das aus. Dicke Brieftaschen, Kommunikationsgeräte jedweder Art, auf einer Bühne haben solche Dinge rein gar nichts verloren. Ich habe das immer gesagt, und sage es auch heute, an Weihnachten. Was im Übrigen auch für Uhren gilt. Armbanduhren. Man stelle sich vor, Lady Gaga oder, sagen wir, Campino, schaue inmitten der Show plötzlich auf die Uhr, um festzustellen, wie lange laut Vertrag das hier überhaupt noch gehen soll. Eine grauenhafte Vorstellung. Uhren? Nein. Es gibt, wenn überhaupt, nur einen, der sie auf der Bühne tragen darf. Frohe Weihnachten. Die Nacht war dunkel, doch nun wird es heller. Hier kommt Paul Weller. Ich krame gerne alte Platten raus, so oft gehört, kenne jeden Ton, ohne oft auch nach dem hundertsten Hören nur im Ansatz zu wissen, worum es textlich überhaupt geht. Man reimt sich im Lauf der vielen Jahre oft einen Inhalt zusammen, der sich um ein paar aufgeschnappte Wörter rankt, mit dem tatsächlichen Ansinnen des Songs dabei aber oft rein gar nichts zu tun hat. Hier etwa im Song gleich geht es um ein Model aus Ohio. Es geht um einen Radiomann und darum, was der sagt. Aber mal ehrlich, was soll der schon sagen? Und überhaupt, worum eigentlich geht es wirklich? Ich weiß es bis heute nicht. Es scheint mir eine Fahrt zu sein, eine nach Los Angeles. Auch die Uhrzeit habe ich im Lauf der Jahre immer mal wieder aufgeschnappt. Es ist 5 a.m., 5 Uhr in der Frühe also. Eine gute Zeit zum Autofahren. Die Band Soul Coughing. Es gibt diese Geschichte über eine Frau, die sich irgendwo bei Kopenhagen wohl einmal in ihren Wagen setzte und wenig später die angepeilte Abfahrt verpasste. Da sie im weiteren Verlauf nirgendwo wenden konnte, fuhr sie einfach durch. Bis Mailand. Klingt unglaublich, wurde aber genau so oder zumindest so ähnlich kolportiert. Das sollte mir mal passieren. Aber bitteschön nach Möglichkeit an Weihnachten. Gute Nacht. Exits to freeways twisted like knots on the fingers. Jewels cleaving skin between breasts. You are listening.